Niemandsland és un programa en alemany de contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Hier ist wieder Niemandsland, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde und Freundinnen eines alternativen Radios. Es ist Montag, der 25. März 2019. Von 13 bis 15 Uhr gibt es jetzt 2 Stunden Musik, Kultur, Geschichte und viel Interessantes. Heute auch Studiogäste. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten wie immer alles, was aktuell ist, Hintergründe und Musik. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bienvenidas und bienvenidos. Falls uns jemand anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskatz. Hi, my name's Sydney. I'm from Arizona in the United States. I greet all the radio listeners of the show Niemandsland, Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Heute im Niemandsland Studiogäste. Zu meiner Rechten ein junger Mann. Meines Wissens heißt er Jonas. Hallo Jonas. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen oder guten Mittag. Es ist ja 1 Uhr. Das stimmt. Erzähl doch mal kurz, Jonas, wo du herkommst, was du hier machst und warum du heute hier im Studio bist. Ja, wie gesagt, mein Name ist Jonas. Ich bin 21 Jahre und komme ursprünglich aus Hamburg. Mich hat es vor fast 3 Jahren nach Barcelona gezogen. Und seitdem bin ich hier geblieben. Ich bin heute hier mit meinem guten Freund Bammel. Wir wollten gerne übers Radfahren sprechen und später wollte ich auch gerne etwas von meiner Musik vorstellen, da ich selber Musik mache. Unter dem Namen Dieselstart veröffentliche ich elektronische Musik. Da sind wir sehr gespannt, Jonas. Vielen Dank. Zu meiner Linken dann Bammel, den kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer schon. Das ist der Bike-Mann, der Fahrradmann Bammel. Und wir wissen ja, das Fahrrad hat eine goldene Zukunft, weil mit den Autos geht's nicht mehr so weiter. Und ein nicht fossil betriebenes, nicht mit Treibstoff betriebenes Fahrzeug ist halt die Zukunft. Das muss man einfach so sehen. Bammel, hallo, wie geht's? Ja, hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen. Hallo Didi, hallo Jonas. Ja, ich bin heute hier mit einem anderen Thema. Sonst war ich eigentlich hier, weil meine große Leidenschaft das Kino und der Film ist. Zweite Leidenschaft war schon immer in meinem Leben Radfahren. Das habe ich zu meinem Beruf gemacht und das werde ich später ein bisschen erklären. Und ihr wisst alle, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr mit offenen Augen durch die Stadt geht, die Stadt wird jetzt jeden Tag voller, es wird Frühling, alle Leute steigen wieder aufs Rad um. Und wir haben uns überlegt, dass wir da mal einen kleinen Beitrag dazu machen. Das ist wunderbar, wir sind gespannt. Wir wissen ja, in einer Stadt wie Barcelona ist Radfahren auch nicht leicht, weil die Stadt unter dem, könnte man sagen, ja, Neu-Delhi-Syndrom leidet, einer galoppierenden Überbevölkerung. Es gibt leider zu viel von allem. Alles an sich ist schön. Die Touristen sind schön, die jungen Leute sind schön, die Partys sind schön, die Räder sind schön. Aber wenn man dann Tausende und Abertausende zusammen auf kleinstem Raum zusammenfährt, dann gibt es leider immer wieder Konflikte. Darüber werden wir gleich auch sprechen. Doch zuerst mal was für dich, Bammel, und für dich wahrscheinlich auch, Jonas. Die Gruppe Goldene Zitronen hat da etwas sehr Feines zusammengebastelt wieder. Ted Geier und seine Leute. Das, würde ich sagen, präsentiere ich jetzt erstmal so wortlos und danach interpretieren wir das ein bisschen. Und ich lese euch auch etwas aus einer CD-Kritik aus der Zeitschrift Melodie und Rhythmus vor. Und dann hören wir vielleicht noch ein oder zwei Stücke von dieser sehr interessanten Punk-Gruppe. Das erste Stück heißt Die alte Kaufmannsstadt. Naja, die Leute wissen hier, was das ist, eine Kaufmannsstadt. Das ist natürlich Hamburg und Bremen. Das waren diese Speicherstädte mit ihren Häfen aus der Zeit der Hanse, als Handel und Wandel betrieben wurde über die Weltmeere. Da war Hamburg natürlich groß mit dem Geschäft. Und in der Speicherstadt fand aber 2017 im Sommer etwas Interessantes statt. Eine Art Heimsuchung. Gut, wir hören. Moment, hier kommt's. Es waren Tage außer Kontrolle, auch außerhalb der Kontrolle derer, die dachten, es wäre okay, dass sich die Weltenführer eine Stadt unter den Nagel reißen. Einfach so. So viel war klar, unter den Bewohnerinnen und Bewohnern der alten Kaufmannsstadt, beeindruckt war man wirklich nicht von dieser verwegenen Gesellschaft unterschiedlicher kotzbrockenhafter Charismatiker. Es gab ein Geraune und ein Aufstöhnen in der Stadt, gleich nach Bekanntgabe der tollen Idee, auf beiderlei Seiten der Barrikade. Wer vom Fach war, wusste, was passieren würde. Nur der Bürgermeister erschien wirklich zu glauben, was er sagte. Wie ein weiteres Hafenfest geben, so sollte es sein. Seine und die anderen Pappenheimer nicht zu kennen scheinen, eitel geblendet von der Aussicht auf den Fame, mit den Weltenführern in die Kameras lächeln zu dürfen. Und es kam, wie es kommen musste, schließlich kannten alle ihre Rolle. Gut orchestriert, alle kannten ihre Rolle. Dialektisch geschulte Anwohnerin und diese Band. Genauso wie die Einheiten, zusammengezogen aus weiter Ferne, die ihren Knüppeln endlich mal wieder freien Auslauf verschaffen wollten und die schon im Vorfeld vor lauter Vorfreude Besatzungsmacht spielten. Und diejenigen aus Ländern, deren sogenannter sozialer Zusammenhalt nicht mehr überzogen ist, mit dem wärmenden Mantel des Versprechens auf Konsum. Sie wollten Herrn Schäuble einfach mal die Möbel gerade ziehen. Ob das nun in einem Viertel passiert, in dem viele auch nicht einverstanden sind mit dem, wie das so läuft, spielte da eher eine untergeordnete Rolle. Zu ihnen gesellten sich erlebnisorientierte Hipster, sowie Leute aus der Vorstadt, die wohl nie das bürgerliche Privileg haben werden, die Verhältnisse zu hassen, die es ihnen möglich macht, in einer schicken Altbauwohnung in einem Szeneviertel wohnen zu können. Sie hatten definitiv auch noch eine Rechnung offen und endlich mal eine geeignete Gelegenheit mitzugestalten. Und es kam, wie es kommen musste. Alle kannten ihre Rolle. Wie es kommen musste, alle kannten ihre Rolle. Die lokalen Genossinnen im globalen Kampf gegen eine irgendwie geartete Ausbeutung, sie durften sich nicht lumpen lassen. Auch wenn manchen von ihnen bange wurde, bei so viel Entschlossenheit auf allen Seiten. Wie meist bei solchen Anlässen war nicht klar, ob diejenigen, die hier diesen Kampf in symbolträchtigen Bildern ausagieren, auch wirklich verständlich sind für die Verdammten dieser Erde, für die sie ja bei solchen Anlässen immer zu sprechen glauben. Die Gesichter, die man hinter den schwarzen Kapuzen und Sonnenbrillen sehen konnte, waren weiß und meistens männlich. Und dann waren da natürlich all jene, die glaubten, die Weltenführer ließen sich mit fantasievollen Maskeraden und klugen Sprüchen ins Grübeln bringen. Sie waren zahlenmäßig die meisten. Und so begannen die Riot- und Rollenfestspiele, gut orchestriert. Soweit kannten alle ihre Rolle. Alle kannten ihre Rolle. Welche Demo passt zu dir? Passt zu mir? passt zu dieser Band. Was die Band betrifft, welcome to hell. Denn the wealth of the few is hell to the others. So viel ist immerhin klar. Wir waren die Vorband, wir wussten, was wir taten. Nach jenem Donnerstag kamen die Schlagzeilenjäger dann so richtig in Fahrt. Wie immer geil fand nach dem ultimativen Bürgerkriegsszenario. Besoffen von den immer gleichen Bildern, die letztendlich fristgerecht geliefert wurden. Und die einfach nur hinzugefügt werden mussten zu den schon vorher geschriebenen Artikeln bigotter Empörung. Gerne bereit, jede listig gesetzte Finte der Polizei handlangerhaft weiter zu posaunen. Was fehlt in der Erzählung, ist das schwer Benennbare, jenseits der Logik der Schützengräben. Was der historische Anlass dieser Raum abwesende Routine machte mit den Menschen, die sich in ihm bewegten. Hier waren die Rollen eben nicht vorgeschrieben. Meist gut gelaunt, immun gegen die Vandalenpropaganda, staunte man über Situationen, die sich ergeben können, wenn es kein vorgegebenes Muster gibt. Ein Viertel, in dem für ein paar Tage die Autos verschwunden waren. Zwischen Straßensperren, Diskussionen, Partys unterschiedlichster Menschen. Lustvolles Nehmen des Raumes. Ein Rave zum Beispiel, spontan vor der alten Polizeiwache. Ein utopischer Moment, während ein paar Straßenzüge weiter gerade die Bilder produziert wurden, auf die tagelang hingearbeitet worden war. Jene Bürgerin des besseren Viertels, die völlig aufgelöst die Fernsehkameras wissen ließ, sie wisse und verstünde gar nicht, woher dieser ganze Hass käme. Zeigt ihre Fassungslosigkeit nicht, wie umfassend ihr Alltag von jeglicher Gewalt verschont zu sein scheint? Zeigt die Fassungslosigkeit nicht, dass dieser Zustand der Idylle vielleicht nur möglich ist, weil die hier abwesende Gewalt anderswohin ausgelagert ist? Olá, desde o Brasil, envio uma saudação aos ouvintes da Terra de Ninguém, Contrabando FM 91,4 Barcelona. Das Album heißt More Than a Feeling, mehr als ein Gefühl. Die goldenen Zitronen auf dem Pfad der kritischen Selbsterkenntnis, das schreibt Herr Diego Castro in einem Interview, das er für die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus geführt hat mit den Jungs von der Band. Die unfreiwillige Avantgarde der Hamburger Schule trifft deren beklemmenden letzten Sitzenbleiber. So heißt das. Anlässlich des Releases ihres neuen Albums More Than a Feeling nahmen Ted Geier und George Cameron von der einst als Fun-Punk-Band gegründeten Goldenen Zitronen eine Einladung des Frontmanns von Black Heino zum Gedankenaustausch an. Über Tabubrüche von rechts, aber auch über Unzulänglichkeiten der linksautonomen Szene. Das Album ist erschienen bei Bubak Tonträger, dem Hamburger Label, soweit ich das weiß, und Bammel kann uns dazu etwas sagen. Der kennt die Gruppe sehr gut, wie er mir sagte, auch persönlich, die Leute. Hast du die neue Scheibe dir schon angehört, Bammel, oder ist das für dich jetzt auch eine Neuheit? Nee, ich muss ehrlich sein, die ist mir bis jetzt entgangen. Gut. Ted Geier war ja, wie du sagtest, mal ein Scheibenaufleger in Hamburg. Wo war das? Auf irgendeinem Fest in einer Fabrik oder? Der eine oder andere Hörer weiß vielleicht, dass ich früher ein Kino in Hamburg betrieben habe, das 2001-Kino, ein kleines Programmkino im Schanzenviertel, und da waren die öfter mal zu Gast und wir haben auch mal zusammen Musik gemacht dort, ja. Gut. Das Album hat 11 Tracks, meines Wissens, vielleicht habe ich einen vergessen, die haben so Titel wie Heimsuchung, Katakomben, Mauern bauen, die alte Kaufmannsstadt, Es nervt und Gebt doch endlich zu, In der Schleife und 20x20. Wir werden im Laufe der Sendung noch ein paar Lieder aus diesem Album spielen. Ich frage Jonas vielleicht noch kurz, kanntest du auch diese Gruppe, Jonas, oder sind die für dich auch eine neue Erfahrung? Also die goldenen Zitronen kannte ich schon. Die kommen ja meines Wissens nach auch aus Hamburg. Allerdings mehr wusste ich über Menze Rehns, der auch Mitglied bei den goldenen Zitronen ist, aufgrund seiner anderen Arbeit in dem Produzentenduo Die Vögel. Das macht Menze Rehns mit Jakobus Siebels zusammen. Und das ist experimentelle Hausmusik. Auch wenn die live spielen, das ist sehr interessant, da wird live Trompete gespielt zu einem DJ-Set. Also ja, daher war er mir eher ein Begriff. Wir bringen jetzt kurz unsere heutige Folge von Es lebe der Tod und dann werden Bammel und Jonas sprechen über Fahrräder hier in Barcelona und auch über die Musik, die Jonas hier auf einem Pendrive mitgebracht hat. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 111. Arturo Barea, Zensor der Republik. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. September 1936, Madrid. Eine der zahlreichen Ironien des Krieges bestand darin, dass das Hauptquartier der Kommunistischen Partei in Madrid sich nun im Palacio de Liria befand, dem großen Residenzschloss des Herzogs von Alba an der Calle de la Princesa, einem Ort, zu dem Arturo Barea unter normalen Umständen niemals Zugang gewährt worden wäre. Nun hatte er aber eine dringende Botschaft von seinem Freund Antonio Miche, dessen Büro sich naturgemäß im Hauptquartier der Partei befand. Arturo fand sich also im Palacio ein, dessen ausladende Parks und barocke Brunnenanlagen mittlerweile von jungen Milizionären und Milizionärinnen bewacht wurden, während in den kostbar getäfelten Räumen Soldaten die Parkettböden polierten, die ausgestopften Krokodile und alten Rüstungen abstaubten und eine Bestandsliste von den Gemälden im Palast aufnahmen, der Goyas, Tizians und anderer alter Meister, bevor sie sie zur sicheren Verwahrung wegpackten. Miche wollte ihm etwas vorschlagen. Dadurch, dass die Kommunisten jetzt an der Regierung beteiligt waren, hatte er gewisse Befugnisse bekommen, und wenn Barea damit einverstanden war, konnte er ihn für einen Posten im Außenministerium empfehlen, vorausgesetzt, Barea verfügte über ausreichende Englischkenntnisse. Die Fremdsprache, die Barea wirklich gut beherrschte, war zwar Französisch, aber er konnte englische Texte lesen und sie übersetzen. Es war also nur eine Sache von Minuten, dass er ins Außenministerium weitergeschickt wurde, wo ihn ein gehetzt wirkender junger Assistent in das dämmerige Büro von Luis Rubio Hidalgo führte. Rubio war der kürzlich ernannte Chef der zum Außenministerium gehörenden Abteilung für Presse und Propaganda. Er war bleich, hatte einen gänzlich kahlen Kopf, einen dünnen Schnurrbart und wimpernlose Augen hinter runden, gefärbten Brillengläsern. Teilnahmlos saß er in dem Lichtkegel seiner Schreibtischlampe, die weißen Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet, während Barea seine Qualifikationen aufzählte. Dann fragte er Barea, ob er sich vorstellen könne, in der Propagandaabteilung als Nachtzensor für die Auslandspresse zu arbeiten. Ein wichtiger Job, da die meisten Journalisten ihre Artikel über Madrid nachts schrieben und verschickten, damit sie rechtzeitig für die Morgenausgaben ihrer jeweiligen Zeitungen in Europa und Amerika eintrafen. In dem Moment, als Rubio aufhörte zu reden, wusste Barea, dass er seit Wochen auf genau so etwas gewartet hatte. Persönlich fühlte er sich von seinem zukünftigen Chef zwar abgestoßen, doch die Arbeit, die der Mann beschrieb, war wichtig und interessant. Im Unterschied zu seinen so enttäuschenden Vorstößen in der Waffenfabrik von Toledo, würde sie ihm die Möglichkeit eröffnen, einen entscheidenden Beitrag zum Überleben der Republik zu leisten. Er würde mit dem Medium Sprache und mit Autoren arbeiten, was ihm ja schon seit langer Zeit vorschwebte. Und die Arbeitszeit war für ihn alles andere als abschreckend, bot sie doch die Möglichkeit, sowohl den Ansprüchen von Maria, seiner Geliebten, als auch denen von Aurelia, seiner Frau, zu entkommen. Bereitwillig akzeptierte er das Angebot. Am nächsten Tag setzte er die beiden Frauen, natürlich separat, von den bevorstehenden Änderungen in Kenntnis. Aurelia war, wie nicht anders zu erwarten, bestürzt. Warum musste er sich immer in diese Geschichten einmischen? Maria hingegen war überglücklich. Wenn eine Dienstpflicht Barea davon abhielt, die Nächte mit Aurelia zu verbringen, wäre das dann nicht vielleicht endlich die Chance, auf die sie so lange gewartet hatte? Barea hatte nicht den Mut, ihr zu eröffnen, wie sehr sie sich irrte. Noch in derselben Nacht, kurz vor Mitternacht, wurde er in einem Auto des Ministeriums durch die dunklen, stillen Straßen gefahren, immer wieder angehalten an Checkpoints, wo die Wachtposten mit ihren Taschenlampen seine Papiere kontrollierten, bis er schließlich an der Telefonica ankam, dem weißen, an New Yorker Wolkenkratzer erinnernden Hochhaus, das sich mit seinen 14 Stockwerken mächtig über der Gran Via erhob. Die Telefonica war in den späten 1920er Jahren als Zentrale für die spanische Tochtergesellschaft der International Telephone and Telegraph Company, ITT, erbaut worden und beherbergte Telegrafensender und Verbindungen zu Unterwasserkabeln, außerdem den Hauptschaltungsanschluss des spanischen Telefonsystems. Sie war damit das Nervenzentrum sämtlicher Nachrichtenvermittlungsprozesse, die Spanien als Ausgangs- oder Zielpunkt hatten. Im Gebäude waren noch immer Techniker von der ITT am Werk. Als der Krieg ausbrach, hatte jedoch auch die Propagandaabteilung dort einen Außenposten eingerichtet, mit einem Nachrichtenraum für Korrespondenten im vierten Stockwerk, in dem auch Feldbetten standen für diejenigen, die bis zur Übermittlung ihrer Artikel mit langen Wartezeiten rechnen mussten, und den Büros für die Zensoren im fünften. Nachdem Barea der Wache am Kontrollpult in der Eingangshalle seine Beglaubigungsschreiben vorgelegt hatte, begab er sich in einem der fünf ratternden Aufzüge des Gebäudes in den fünften Stock, wo er schließlich am Ende eines Dschungels von Korridoren auf das Zensurbüro stieß. Es war ein enges Zimmer, lediglich vom rötlichen Schimmer einer Schreibtischlampe beleuchtet, um deren Schirm herum als notdürftige Verdunklungsmaßnahme ein Stück Kohlepapier angebracht war. Das von der nackten Glühbirne erhitzte Wachs auf dem Papier verströmte einen Geruch wie in einer Kirche. Barea stellte sich dem anderen diensthabenden Zensor vor, einem Mann namens Perea. Dann machten sie sich daran, ihr Arbeitspensum aufzuteilen. In den ersten Tagen des Krieges gab es hier keine Zensoren mit Fremdsprachenkenntnissen. Die Journalisten mussten ihre Berichte immer erst ins Spanische übersetzen, bevor sie genehmigt werden konnten. Und als Zensoren fungierten Angestellte der ITT, die kaum eine Vorstellung noch irgendeine Anweisung hatten, welche Nachrichtendetails zulässig waren und welche einen Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen darstellten. Sie legten völlig unterschiedliche und eher willkürliche Maßstäbe an. Da konnte beispielsweise der eine Korrespondent seine Geschichte gänzlich unverändert an seine Zeitung schicken, während ein Kollege, der wenige Minuten später dieselbe Information übermitteln wollte, seinen Artikel mit Rotstift durchgestrichen zurückbekam. Ein Zustand, mit dem niemand glücklich war. Erst als Rubio Hidalgo, selbst ein ehemaliger Journalist, sein Amt antrat, änderte sich die Situation. Von nun an sollten die Zensoren in der Lage sein, die Artikel in der Sprache zu lesen, in der sie geschrieben waren, und es würde einheitliche Standards für das geben, was genehmigt werden konnte. So war es jedenfalls geplant. Tatsächlich gab es weiterhin Probleme. Die großen Agenturen, United Press International, Associated Press, Reuters, ABAS, hatten Reporterteams, die praktisch rund um die Uhr berichteten. Die größeren ausländischen Zeitungen hatten ihre Sonderkorrespondenten. Sie alle brachten Unmengen an Material herein. Von oben wurde an Barea und Perea die Parole ausgegeben, nichts, absolut nichts durchgehen zu lassen, was auch nur im Entferntesten auf etwas anderes als den Erfolg der republikanischen Streitkräfte hindeutete. Vor dem Hintergrund dessen, was Tag ein, Tag aus passierte, war das ein Ding der Unmöglichkeit. Die Aufständischen eroberten San Sebastian, die spanische Sommerhauptstadt am Golf von Biscaya, und weiteten damit ihre Kontrolle über den Norden entscheidend aus. Im Süden marschierten sie offenbar unaufhaltsam auf Malaga, und in der Region um Madrid übten sie unverändert Druck aus, im Süden vom Guadarrama-Gebirge und im Osten von Talavera de la Reina aus. Und natürlich kannten die Journalisten, die in vielen Fällen tägliche Ausflüge an die Front unternahmen, die Lage und wollten darüber berichten. Doch wenn sich Barea im Außenministerium zu seinen täglichen Dienstbesprechungen mit Rubio begab, beklagte sein Chef sich über Korrespondenten, die im Diplomatengepäck ihrer Botschaft schlechte Nachrichten herausschmuggelten, oder über Extremisten, die ihn unter Druck setzten, weil er zu viele Negativmeldungen durchließ. Angst hatte er natürlich keine. Einmal zog er seine Schreibtischschublade auf und zeigte Barea die Pistole, die er darin aufbewahrte. »Bevor die mich kriegen, kriege ich einen von denen«, drohte er. Das war offenbar kein Scherz. »Nehmen Sie sich in Acht und lassen Sie nichts durch.« Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 111, eine Niemandslandproduktion 2019. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Hotel Florida«, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg. Die Autorin ist Amanda Vail, aus dem amerikanischen Englisch von Susanne Held übersetzt. Das Buch ist erschienen 2014 in der Originalausgabe unter dem Titel Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War im Verlag Ferret, Strauss und Giroux, New York. Die deutsche Ausgabe ist 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón. Me verás cruzar el puente en un barco. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. No pasarán. No pasarán. Pasaremos. Kraftwerk-Album Tour de France von 2003 hat nichts von seinem Reiz und von seiner Aktualität, würde ich mal sagen, eingebüßt. Mittlerweile auch im Studio eingetroffen. Werner, hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich will mich nicht länger vorstellen. Mehr oder weniger kennt man mich ja. Aber, ich bin nicht alleine mit Dedi und mir zusammen hier im Studio, sondern da sitzen noch zwei so Gestalten rum. Vielleicht stellst du die mal vor. Ja, oder du, Werner, du kannst ja heute auch mal die Moderation übernehmen. Bueno, den einen kenne ich schon seit länger, wie wir gerade festgestellt haben. Und den anderen, der ist wesentlich jünger, ja, den kenne ich nicht, aber der eine hat mit dem anderen irgendwie was zu tun. Aber am besten Bammel und Jonas erklärte das selber, was da los ist. Ja, bitte, Bammel, dann erzähl mal. Ich habe hier einen Prospekt von dir, der heißt Adelante Bike Tours Barcelona. Sieht toll aus, dick und doof, sind da auf so einem Hochrad und auf so einem kleinen Kinderrad unterwegs. Erzähl mal, was ist das für eine Firma, was ist das für ein Projekt? Ja, mein aktuelles Projekt, um meinem Lebensunterhalt nicht in irgendeiner kapitalistischen Tretmühle zu verdienen, ist, meine eigenen Bike-Touren zu entwickeln. Und es gibt ein touristisches Unternehmen, einen kleinen Familienbetrieb, der heißt Adelante Bike Tours. Und da versuchen wir, Bike-Touren in Barcelona zu machen für Touristen und für Leute, die gerne nach Barcelona kommen. Ein bisschen anders, sage ich mal. Ich würde es nicht alternativ nennen, aber wir bieten viele Dinge an, die vielleicht andere normale touristische Unternehmen so nicht machen würden. Wir haben eine Daily Tour auf Deutsch, auf Englisch und Französisch und Touren zu verschiedenen Themen. Eine Tour, die sich nur im Poblenou, das in der Nähe ist unsere Base, also unser Taller ist in der Calle Marina 210. Nee, der ist ja gerade Familie und von dort aus machen wir eine Tour, die in das Poblenou geht und ein bisschen sich mit dem besonderen Charakter und der historischen Background von diesem Stadtteil beschäftigt. Also wir versuchen so ein bisschen den Leuten mehr das interne Barcelona zu vermitteln. Soweit ich weiß, hattest du ja auch so historische Rundfahrten mal eine Weile gemacht, oder? Ja, wir machen eine Tour zum Spanischen Bürgerkrieg zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir die Barcelona Movie Tour. Mhm. Das ist eine Tour über Filme, die in Barcelona gedreht wurden, wo ich so nicht nur Woody Allen's Vicky Cristina Barcelona, den größten Langweiler von den Filmen, die in Barcelona gedreht wurden, sondern auch viele andere mache. Da bin ich leider noch nicht in den Genuss gekommen, die Touren auszuprobieren. Gut, das steht ja noch alles bevor, Jonas. Also nochmal, der Prospekt gefällt mir sehr gut. Der ist sehr optisch sehr toll gestaltet, muss man wirklich sagen. Der sieht sehr schön aus. Und ich sag mal gerade die Internetadresse. Wie kann man denn am besten Kontakt mit euch aufnehmen? Über Internet am besten. adelantebike@gmail.com. Ich sag nochmal auf Deutsch. adelante@gmail.com und dann habt ihr auch eine Telefonnummer hier in Barcelona, die ist 34618928127. Da steht, wird sich Michelle melden. Ich nehme an, das ist eure Geschäftsführerin. Ganz genau, die sei an dieser Stelle nochmal sehr herzlich gegrüßt. Sorry, Michelle, das war nicht so abgesprochen, dass wir deine Nummer hier durchgeben. Das sollte nicht sein. www.adelante.bike ist die Internetadresse, wo ihr gucken könnt. Eine mehr oder weniger perfekte Website in einem mehr oder weniger perfekten Laden. Ihr habt hier Join the Daily Highlight Tour. Also da gibt es die täglich wechselnde Ziele, die ihr dann anfahrt, oder? Ja, auf der Daily Tour machen wir so, sag ich mal, das, was es in Barcelona zu sehen gibt für Leute, die neu sind. Natürlich die Sagrada Familia und so. Die das jetzt alles erst entdecken wollen. Ja, aber wir versuchen das auch immer so zu machen, dass man an Orte gebracht wird, die man vielleicht sonst so als Besucher hier in Barcelona nicht so schnell entdecken würde. Und das mache ich jeden Tag im Moment, mindestens 3 Stunden, meistens eher 6 oder 8. Und wenn man so 6 oder 8 Stunden auf dem Fahrrad unterwegs ist in Barcelona, glaubt ihr gar nicht, liebe Hörer und liebe Hörer, was einem da so alles passiert. Und deswegen habe ich Jonas mitgebracht, weil der ist, sag ich mal, professioneller Hobbyradfahrer, wollen wir es so nennen. Aber fit seid ihr doch danach, ne? Wenn ihr da stundenlang... Ja, wir sind als Cyclistas, kriegt man einen, verändert sich der Tour, habe ich mir gerade sagen lassen, ein bisschen. Barcelona ist ja auch keine flache Stadt, es geht ja immer irgendwie rauf und ein bisschen runter. Seit 10 Jahren, so schlank wie heute, bist du mir schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja, und das bei meinem Bierkonsum. Also, Radfahren, Leute. Jonas, was erzählst du denn jetzt so an Erfahrungen bei diesen Touren und beim Radfahren? Also ich arbeite nicht als Tourguide, aber ich bin schon öfter Touren mit Bammel mitgefahren. Auch zum Austesten, wenn es neue Routen gab oder so. Und gerade im letzten Jahr habe ich meine Liebe zum Radfahren so entdeckt, habe mir auch vor kurzem ein neues Rad gekauft, was auch ein bisschen schneller ist, ist jetzt heute leider kaputt gegangen. Wie ist das denn passiert, Jonas? Naja, ich bin, dadurch, dass ein neues Rad ist, das ist ein Rennrad, und ich bin abgebogen und habe dabei in die Pedale getreten, dann bin ich mit der einen Pedale auf den Asphalt geschliffen und da hat es mich lang gelegt. Du siehst aber ziemlich heiler aus, wenn ich das bemerken darf. Ja, das Rad hat größeren Schaden davon getragen. Na, besser das Rad als du. Ich denke auch, ja. Ja, das muss ich auch nochmal sagen. Schön, dass du hier sitzt und nur das Fahrrad in der Garage steht und nicht umgekehrt. Nein, und aber über das letzte Jahr, wie gesagt, habe ich meine Liebe zum Fahrradfahren mehr und mehr entdeckt und habe gemerkt, dass in Barcelona die schnellste Art, um von A nach B zu kommen, ist mit dem Rad zu fahren. Und ich wohne mittlerweile in der Nähe vom Park Güell und da geht's ja schon ein Stückchen hoch. Aber das ist mittlerweile auch echt kein Problem mehr für mich. Also wenn man nur ein bisschen Übung hat, kommt man echt super schnell überall hin. Und gerade in der Stadt ist es auf jeden Fall viel schneller als Autos und Motorräder und auch schneller als öffentliche Verkehrsmittel. Bommel, was gibt's noch? Ich sehe hier Ruta de Barrio, Daily Small Group. Das heißt, ihr bietet wirklich für verschiedene Geschmäcker ganz unterschiedliche Touren an. Ja, ja. Und kommen die gut an bei den Leuten? Wie sind die Erfahrungen mit den Radfahrleuten? Ja, ja, das ist ziemlich genau das Erste. Ich mache schon seit vielen Jahren touristische Führungen, aber in dem Projekt jetzt machen wir das gerade mal seit einem Jahr. Natürlich gibt es Produkte bei uns, die, sage ich mal, das Gemeininteresse so abdecken. Mhm. Speziellere Touren für speziellere Leute sind natürlich auch schwieriger zu verkaufen, aber das läuft gut an. Wir sind ganz zufrieden und es macht auch Spaß, mit Leuten in der Stadt was zu machen, die neugierig sind und Barcelona, sage ich mal, aus einer anderen Perspektive entdecken wollen, was natürlich auch immer für den Guide eine tolle Herausforderung ist. Mhm. Wir fahren zum Beispiel auch mit einer E-Bike-Route auf den Tibidabo, an das Monasterio de Pedralbes, an das Camp Nou. Oh, da kann Werner mal mitfahren. Ja, genau. Und auf den Montjuïc und so. Also wir haben wirklich tolle neue Ideen, ohne dass ich mich jetzt hier selber loben will, aber das ist zumindest das Feedback, was ich von den Menschen bekomme, die mit mir an der Stadt unterwegs sind. Und es macht denen genauso viel Spaß wie mir. Und dann komme ich nochmal auf das zurück, was Jonas gesagt hat. Im Moment denke ich wirklich, ich mache das auch aus Überzeugung, dass das Rad das Fortbewegungsmittel der Zukunft ist und das Auto hoffentlich ein technisches Vehikel aus der Vergangenheit ist. Ist zumindest meiner Ansicht nach. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, wahrscheinlich auch Hörer und Hörerinnen unter uns, die auf das Auto als Fortbewegungsmittel angewiesen sind. Gibt's ja auch. Aber wenn ich mich so umgucke in der Stadt und manchmal so auf der Calle Marina oder in der Calle Aragon stehe, so mal zu Stoßverkehrszeiten, dann denke ich so, was ist das eigentlich für ein beklopptes Szenario, was sich hier vor meiner Nase abspielt. In jedem Auto sitzt ein Mensch, alle drücken auf die Hupe und aufs Gaspedal, stinken die Stadt voll und wenn man es ganz böse sagen will, bringen andere Menschen in Gefahr oder sogar um mit diesen. Also würde man das statistisch auswerten, würde man sagen, durch das PKW als Fortbewegungsmittel sind schon so viele Menschen zu Schaden oder umgekommen, das gehört eigentlich verboten. Ja, wenn du sagst, dass die Zukunft dann die sein wird, dass fast nur noch oder immer noch mehr Rad gefahren wird, das hört sich ja ganz gut an. Aber ich bin auch da schon deiner Zeit schon wieder voraus. Ich fahre jetzt noch nicht mal mehr Rad. Seite war ich ja noch bei Bissing angemeldet hier, ja. Und habe die dann mir halt so genommen und wieder hingestellt, wie ich es gebraucht habe. Aber jetzt gehe ich nur noch zu Fuß. Warum? Aus Überzeugung, Werner? Oder weil du Zeit hast, weil du dich nicht schnell fortbewegen musst? Naja, das stimmt. Ich habe natürlich mehr Zeit als andere. Ich stelle mal kurz den Plan vor für den Nahverkehr und dann könnt ihr noch was dazu sagen. Der Plan für den Nahverkehr im Großraum Barcelona von AMB, das ist Área Metropolitana de Barcelona, sieht, Achtung, 102 Maßnahmen vor, um die CO2-Ausstöße und die Abgase der Partikel und den Schwebestaub um 30% zu reduzieren in den nächsten Jahren. 1,354 Milliarden Euro sollen die Kosten betragen. Als Prioritäten gelten der Bahnverkehr, der 10,276 Milliarden zusätzlich benötigen wird. Und der Klima- und Energieplan, der ist daran angekoppelt, 2030 hat als erstes Ziel, so Jorge Maria Bigas, der ist Direktor des Mobilidad Transporte, des Mobilität-Transportwesens, die Schadstoffe zu vermeiden und die Luftqualität für die Bürger hier in Barcelona zu verbessern. Was bietet sich da besser an als das Fahrrad? Hierbei sieht man auf eine Ausweitung der, Achtung, Carriles VAO. Das sind die Spuren für VAO, heißt Vehículos de Alta Ocupación. Die Carriles sollen ausgeweitet werden. Die Fahrspuren sollen in ein gewaltiges Netz von Rad Fahrspuren umgewandelt werden und ausgebaut werden. Auch der Fahrradverkehr bzw. Fahrradverleih soll gefördert und ausgeweitet werden. Das Red Bicivia, also das Netz der Radfahrwege, soll verbessert und die Abstellplätze sollen vermehrt und sicherer werden. Bammel, das spielt dir doch alles zu, oder? Ja. Oder ist dann auch die Konkurrenz größer, dass immer mehr Firmen auf den Markt drängen und... Nee, da sehe ich im Moment eigentlich nicht so die Problematik drin. Es gibt strenge Vorschriften in Barcelona. Jeder Mensch, der hier irgendwas mit Fahrrädern, die kommerziell genutzt werden, macht, der muss sie registrieren lassen und die Gruppengrößen sind vorgeschrieben von der Stadtverwaltung. Viele Leute denken ja, alle Fahrradunternehmen oder auch alle Fahrradverleiher können in der Stadt machen und rumfahren, wie sie wollen. Leute, die Räder leihen und ohne Guide fahren, werden angewiesen, wie der Straßenverkehr in Barcelona funktioniert. Zumindest, wenn das ein verantwortungsvolles Verleihunternehmen ist. Und ich denke so, ich sehe nicht den Gefahrenherd in den vielen Rädern, die unterwegs sind. Jeder muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Radfahrer sollten Rücksicht auf Fußgänger und auf schwächere Verkehrsteilnehmer nehmen. Es gibt eine Geschwindigkeitsbegrenzung in Barcelona. Wir dürfen eigentlich gar nicht schneller als 20 km/h mit Fahrrädern fahren. Und in stark besiedelten Zonen an der Sagrada Familia zum Beispiel nur mit 10 km/h. Dann gibt es eben auch für alle anderen Dinge Vorschriften und an die sollte man sich eigentlich auch halten. Und wenn einem nicht ständig die Autos über die Füße fahren oder auf dem Radweg parken, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut mit anderen Rädern. Mit viel mehr Fahrrädern wäre es noch schöner. Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich jetzt? Ich meine, die Autofahrer ärgern sich ja immer, wenn ein Radfahrer dann vor ihnen rumfährt und die werden richtig aggressiv. Ich habe das schon beobachtet, auch Busfahrer. Da kommen bei denen absolute Aggressionen hoch und die versuchen sogar, die Radfahrer manchmal so wegzuhupen. Da gebe ich mal das Wort an Jonas weiter, ja? Ja, also du hattest es ja eben auch schon angesprochen, dass jetzt dieser Maßnahmenplan mit 102 Maßnahmen kommt. Es gab ja über die letzten Jahre schon die Entwicklung, dass immer mehr Radwege gebaut werden, was eine sehr gute Entwicklung ist, wie ich finde. Ich sehe das da ähnlich wie Bammel, dass die Räder das Fortbewegungsmittel der Zukunft sind. Ich glaube einfach, viele Verkehrsteilnehmer wissen nicht, damit umzugehen oder haben es nicht gelernt, weil... die Radwege sind häufig abgetrennt von der Straße, was sehr gut ist, dadurch werden sie sicherer, aber es ist mir schon sehr oft vorgekommen, dass Autos einfach komplett quer über dem Radweg parken oder wenn sie nach links abbiegen und der Radweg auf der linken Seite der Straße ist, wird einfach abgebogen, ohne zu schauen. Und ich hatte schon öfter die Situation, wo ich fast von einem Auto überfahren wurde, was abgebogen ist, ohne über die Schulter zu schauen. Ich sehe auch öfter kritische Situationen, besonders wo Fußgänger und Radfahrer sich Räume teilen müssen. Am Arco de Triunfo zum Beispiel ist eine Ampel und genau kreuz und quer vor der Ampel führt der Radfahrweg. Und die Radfahrer kommen oft mit einem Affenzahn da angesaust, während Leute, Touristen da stehen. Japanerinnen, die gucken halt durch ihre Handys und wollen gerade den Triumphbogen fotografieren, machen einen Schritt zurück. Ja, da gibt's wirklich sehr gefährliche Situationen. Das ist meiner Meinung nach nicht gut gelöst. Dadurch entstehen Konflikte, Aggressionen und auch sehr viele Unfälle, das muss man leider sagen. Hier, glaube ich, ist noch viel Pädagogik angesagt, oder? Man muss die Leute noch erziehen als Verkehrsteilnehmer. Ja, ich finde auch die Radfahrer manchmal, ne? Also das will ich nicht ganz außen vor lassen. Ja, die meine es gibt ich wirklich einige, die fahren wie die senken Säue, sage ich mal. Und Fahrräder haben eine Klingel und eine Bremse und die kann man auch benutzen, um rücksichtsvoll sich im Straßenverkehr zu verhalten. Ja, und Bammel und ich hatten eben auf dem Weg hierher schon darüber gesprochen, dass uns aufgefallen ist, in Deutschland gibt es das häufig, dass in der Grundschule Verkehrsregeln geübt werden oder man mit der Schulklasse und dann kommen irgendwelche Betreuer mit, die einem die Verkehrsregeln beibringen. An manchen Schulen muss sogar ein Fahrradführerschein gemacht werden, aber so lernt man von klein auf, wie man sich zu verhalten hat und ich glaube, hier findet das überhaupt nicht statt und auch durch diese vielen Fahrradverleihe, die aufploppen, also es gibt ja mittlerweile nicht mehr nur Bicing, sondern auch sehr viele Fahrradverleiher, die elektrische Räder verleihen. Ich glaube, dass es dort viele Menschen gibt, die sich Räder ausleihen, ohne dass sie genau wissen, wie sie damit umzugehen haben und wie die Verkehrsregeln sind. Ja, da kann ich ein schönes Beispiel direkt mal aus meinem Alltag liefern. Ich hatte gestern zwei Touristinnen, die mir gesagt haben, nö, wir sind schon Rad gefahren in Barcelona. Die leihen sich dann über eine App, das gibt dieses Orange, Donkey Republic Bikes heißt das zum Beispiel, oder Scoop, ist ein katalanisches Unternehmen, die hier über eine Handy-App E-Fahrzeuge anbieten, und die Leute sich denen dann davor, nehmen das raus, aber die haben natürlich keine Ahnung, dass es in Barcelona Radwege gibt, auf denen man auch fahren sollte, nicht auf der Straße oder auf dem Gehweg, erst recht nicht. Und dann sagen die so, ja, da haben wir dann erst drüber nachgedacht, als wir schon 2 Stunden in der Stadt unterwegs waren. Ist natürlich ein bisschen, alles noch ein bisschen unglücklich gelöst, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Wen das interessiert, finde ich, wer sich so ein bisschen darüber informieren möchte, wie das in Barcelona eigentlich funktionieren sollte, geht einfach auf die Website vom Ayuntamiento. Ayuntamiento.barcelona.cat, da stehen die, sag ich mal, so ein grober Leitfaden, auch auf Englisch übrigens, für Radfahrer in Barcelona. Und was ich total gerne nachschaue, wenn ich mir nicht so richtig sicher bin, ist, gibt eine Website, die heißt wheelofcycling.com. Das ist mehr so für, wie man sich in Gesamtspanien als Fahrradfahrer verhalten sollte, in Leitfaden, und viele Tipps für Radfahrer und Radfahrerinnen. Ja, nur mal so als kleiner Hinweis aus meinem Alltag. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag. Weil ich immer alles richtig mach, solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Woher kommen deine Radfahrkunden normalerweise? Aus welchen Ländern, aus welchen Gegenden sind das oft? Deutsche, sind das Leute von hier, kommen die aus England? Das ist eine tolle Frage. Ich mache Touren auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Und Spanisch eher seltener, Englisch regelmäßig und Deutsch am allermeisten. Und die kommen natürlich dann aus dem deutschsprachigen Raum. Das kann auch mal sein, dass Deutsche sind, die in Südafrika leben, keine Ahnung. Oder irgendwo anders auf der Welt, was dann auch immer ein total interessantes Kontrastprogramm für mich ist. Neulich hatte ich ein junges Paar aus Shanghai, zwei Asiaten, die in Taiwan geboren waren und in Shanghai gelebt haben und eine englische Tour bei uns gebucht hatten, aber Barcelona mal ein bisschen anders sehen wollten, und es war auch total witzig, dass sie mich dann so gefragt haben, sag mal, wie oft fährst du eigentlich mit Chinesen durch die Stadt? Und ich musste wirklich denen sagen, so in den letzten 3 Jahren ist es nicht ein einziges Mal vorgekommen. Leute aus den USA, aus Lateinamerika, aus Nordeuropa, man kommen viele Engländer, weil die nochmal schnell ein bisschen nach Südeuropa reisen, bevor das mit dem Brexit schwieriger wird. Das kriegt man auch schon alles mit. Man kriegt ein tolles Feedback aus vielen an unterschiedlichen europäischen Ländern oder von Rest der Welt, weil wenn die Leute lesen auf unserer Website oder auf anderen Booking-Portalen, da wird irgendwie was anders gemacht, dann merkt man schon, dass das auch Leute anzieht, die selber eine andere, einen anderen kulturellen Background haben, wie zum Beispiel jetzt dieses Pärchen aus Taiwan. Und die Japaner, haben die auch Vorbehalte gegenüber dem Fahrrad oder nur die Chinesen? Ja, das ist richtig witzig. Also insgesamt aus Asien ist es eher so, dass ja das Fahrrad für die ein Fortbewegungsmittel ist für arme Proletarier, sage ich mal. Das heißt, wer Kohle hat und hier in Europa Urlaub macht, für den ist das Fahrrad eigentlich eher so, das macht man nicht. So ein arme Leute-Vehikel. Das sieht man ja auch an der Art und Weise, wie die hier in der Stadt unterwegs sind. Wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht und mal vor der La Pedrera oder vor der Sagrada Familie gestanden. So die chinesischen Peroflautas, die fahren Fahrrad. Ja, genau. Ich schlage mal vor, ein Lied zum Thema Fahrradfahren, das habe ich gerade hier entdeckt. Herr Max Rabe, Fahrradfahren. Mit Fahrradfahren hat Max Rabe den Kanon der deutschen Radfahrlieder um neue 140 Beats pro Minute bereichert. Max Rabe. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. 2 Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahr, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Ampeln grün, die Bahn ist frei, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Ich trete in die Pedale und brauch keine Motoren. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Für mich das Ideal. Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat, dann fliegen die Gedanken. Und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich guten Tag. Weil ich immer alles richtig mach, solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Ist so schön wie Fahrradfahren. Aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich eine Mütze auf. Und wenn es noch mal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf. Привет всем из Киева, слушателям программы «Немсленд», «Контрабанда» на волнах 91,4 «Барселона». Ja, wunderschön. Eine Hymne praktisch von diesem Max Rabe da. Fahrradfahren. Also das Lied hat mir sehr gut gefallen. Diese Naivität ist umwerfend, oder? Total geiler Song. Ich kannte den noch nicht. Und ein Argument nach dem anderen. Das sind die besten Argumente. Ja. Man kann in die Landschaft gucken und man muss nicht tanken. Ich trete in die Pedale, es lüftet die Sandale. Das ist gut. Fahrradfahren ist natürlich nicht nur ein Zuckerschlecken hier in Barcelona. Das muss man auch dazu sagen. Barcelona ist ja eine Stadt, die ist eine der dicht bevölkertsten Städte in der Welt auch. Auf engstem Raum müssen sich da Fußgänger, Radfahrer, Segway-Fahrer, Motorradfahrer, Autofahrer, Betrunkene, Nüchterne, Hunde, Polizisten, Unabhängigkeitskämpfer, Hunde, wie Werner sagt, Katzen auch, Schildkröten, Mäuse, Ratten in der Kanalisation, alle müssen sich diesen ganz engen Raum teilen und müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und da gibt's oft Reibereien und Probleme, oder? Bammel, habt ihr da schon ganz gemeine Sachen auch erlebt, so dass Leute euch beschimpft haben unterwegs oder sowas? Naja, die sind natürlich, wir Nordeuropäer, als wenn man in kurzer Hose mit Strohhut durch die Stadt radelt, sofort als Ausländer zu identifizieren und somit natürlich auch gleich Opfer von Hohn und Spott. Aha. Grundsätzlich habe ich so eine Art dicken Panzer mir zugelegt. Ich finde, dass meine Arbeit, die ich mache, die 100% vertreten kann gegenüber Leuten, die dem Tourismus kritisch gegenüberstehen. Das tun wir auch. Aber wir verdienen eben auch unser Geld damit. Und das passieren einem aber auch schon mal Sachen, wo man denkt so, hey, also Touristen sollen sich gefälligst in dieser Stadt vernünftig benehmen, nicht besoffen, pöbelnd und in die Ecken pissen, durch die Stadt latschen, aber man erlebt natürlich auch von der Seite der Einheimischen manchmal schon eher unangenehme Sachen. Wir haben Regeln, an die halten wir uns. Ich würde mal behaupten, dass die Menschen, die mit uns auf dem Rad unterwegs sind, auch an den roten Ampeln stehen bleiben. Das machen wir aber eigentlich fast als Einzige. Wer das beobachtet im Alltag, der kennt das, ja. Und es ist mir eigentlich auch Schnuppe, was die anderen machen. Aber wenn man dann bepöbelt wird, oder mir ist auch schon passiert, dass ich angespuckt wurde von Katalanen, auf Katalanisch natürlich meistens dann auch bepöbelt wurde, ist dann lustig, die Reaktion zu beobachten, wenn man auf Katalanisch antwortet. Damit rechnen die natürlich nicht. Und man muss dem Ganzen mit einem, finde ich, gesunden Maß an Humor begegnen. Das ist meine, die eine Seite, wie ich damit umgehe. Die andere Seite ist einfach den Leuten, die hier in dieser Stadt leben, Respekt zu zeigen. Ich lebe auch hier und die Stadt gehört allen. Man könnte ja auch, vielleicht habe ich mir überlegt, das hat mal jemand vorgeschlagen, eine T-Shirt-Aktion zu machen, dass du dir auf den T-Shirt etwas auf Katalanisch drucken lässt, was diesen Respekt äußert den Leuten gegenüber, weil die Leute haben ja Angst. Die Leute werden ja aus ihren Vierteln gedrängt. Es gibt ja nicht nur ein Problem. Barcelona hat ja viele Probleme gleichzeitig. Die Gentrifizierung, die Mietpreiserhöhungen, die unerschwinglichen Lebenskosten, die Reibereien im Alltag, all das drückt ja auf die Laune der Leute. T-Shirt mit Katalanisch vorne drauf. Ein ganz schmutziger Werbetrick. Ja. Nein, mit einem respektvollen Spruch meine ich. Ich habe mehrere im Schrank, kann ich gleich mal dazu sagen. Du zum Beispiel sagen, no som com los altres. Wir sind nicht wie die anderen. Von der Bürgerinitiative. Wir respektieren Barcelona, sowas zum Beispiel. In Barcelona, in Poblenou gibt es Orgull de Bari steht da drauf. Also ich bin aus diesem Stadtviertel und stolz darauf. Wenn ich damit rumfahre, passiert deutlich weniger. Zumindest was die Leute mit den gelben Schleifchen am Revier angeht, die ja doch manchmal sehr ungehalten werden, wenn sie Fremden gegenüberstehen. Nee, das ist aber jetzt hier nicht das Thema, sondern Werner wollte jetzt hier nochmal ganz kurz was einwerfen. Ich gebe das mal weiter an dich. Ja, gut, hat damit zu tun, aber doch ein anderer Aspekt von der Sache. Wenn du am Anfang gesagt hast, du wolltest nicht eintreten in die kapitalistische Tretmühle und machst dann jetzt diesen Laden auf, das ist ja schon fast wie ein Treppenwitz der Geschichte. Ja? Er will nicht in die kapitalistische Tretmühle eintreten und macht dann einen Laden auf, wo es Tretmühlen man mieten kann. Ja. Oh, also, das war aber jetzt ein Hieb. Ein Hieb gegen mich, Bammel. Also das ist natürlich auch eine Gefahr, Bammel. Ne? Oft ist ja sich selbstständig machen, wollen oft nicht, aber es kommt leicht vor, dass man dann raus will aus der kapitalistischen Tretmühle und dann selber zum Kapitalisten wird. Wie sieht's denn da aus? Also in dem Fall lässt er dann andere treten, arbeiten, sagen wir. Und du als Chef, du trittst dann vielleicht auch noch, aber nur noch die Treter. Wie ist es denn da, die Gefahr, dass das passieren könnte? ja, natürlich, wenn sehe ich da diese Doppeldeutigkeit, aber wir leben alle innerhalb dieses Systems und versuchen uns da irgendwie durchzuwursteln. Und natürlich ist das eine zwiespältige Sache, wenn man sagt, ich verdiene mein Geld mit Touristen, aber das kapitalistische System an sich kann ich nicht verändern und das will ich auch nicht. Und selbst wenn ich es wollen würde, dann würde ich es nicht auf diese Art und Weise machen. Es ist schon eine anständige Art, sein Geld zu verdienen, würde ich sagen. Es ist wie Taxifahren, Straße kehren, Lehrer. Wir sind alle drin in diesem System, das dürfen wir nicht vergessen. Auch wenn wir versuchen natürlich eine Alternative zu erfinden, aufzubauen und zu propagieren. Aber erstmal müssen wir schon überleben, das ist schon klar. Gut. Noch ein Thema bis zum Nachrichtenblock. Jonas, ich würde mit dir mal ganz kurz gerne über deine Musik sprechen. Du hast mir hier vorhin einen USB-Stick in die Hand gedrückt und hast gesagt, oh, da sind zwei Lieder, ich suche die jetzt mal. Und vielleicht stellst du dich jetzt mal als der Musiker vor, der du ja auch bist. Was für eine Musik machst du denn so? Ja, sehr gerne. Also ich mache elektronische Musik, vor allem hauptsächlich mit meinen Synthesizern. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Ich glaube, am besten versteht man es, wenn man es gleich hört. Ich habe zwei Lieder mitgebracht. Eines, das heißt Lucid Dream. Das ist im September letzten Jahres rausgekommen. Und ein anderes, das heißt Brain Dead. Und das kommt nächste Woche am Freitag raus, auch mit Musikvideo. Und ja, also ich würde es selber so beschreiben, dass ich versuche, atmosphärische Klänge mit ja, durchaus tanzbaren Rhythmen und Melodien zu verbinden, und dazu singe ich eben auch. Dann wollen wir uns das mal anhören. Brain Dead, also Gehirntod. Ich habe hier das WAV. Ist das gut oder nicht? Genau, das ist gut, ja. Ja? Okay, dann werde ich das mal anklicken und dann hören wir mal rein. Der Musiker heißt Dieselstaat und den Frontmann von Dieselstaat, vielleicht gibt es auch nur einen, habe ich hier im Studio sitzen, das ist der junge Mann Jonas, genau. 21 Jahre alt. Genau, also ich bin Solokünstler, darum der Einzige hinter Dieselstaat, und das Lied gerade eben war Brain Dead, das ist meine neue Single, die am 5. April überall verfügbar sein wird. Auch mit Musikvideo und Remix, der jetzt gerade im Hintergrund läuft. Hier zum Sklaven der kapitalistischen Musikindustrie und machst Werbung für den Ausverkauf deiner Musik. Das geht ja gar nicht, Jonas. Aber erzähl doch mal hier, ich habe deine Sachen bisher immer im Soundcloud gehört. Wie können unsere Hörer Infos über dich bekommen und wie stehst du da zu dem Thema? Also finde ich eine sehr gute, interessante Frage. Ich bin der Meinung, dass Kunst für alle Menschen verfügbar sein sollte, auch für Menschen, die es sich nicht leisten können, dafür viel Geld auszugeben. Natürlich finde ich es wichtig, dass man auch als Künstler fair entlohnt wird. Und ich finde aber so die Entwicklung der letzten Zeit, was Musikstreaming betrifft, gerade Spotify und Apple Music, da gibt's ja sehr viele Streaming-Anbieter, die sich jetzt damit brüsten, dass sie die Raubkopien abgeschafft haben, was aber totaler Schwachsinn ist, weil wenn man sich bei Spotify anschaut, was da ein Künstler verdient, wenn einmal dein Lied angehört wird, bekommt man 0,3 Cent, was einfach eine total lachhafte Vergütung ist. Daher bin ich mittlerweile ein recht großer Fan von Seiten wie Bandcamp zum Beispiel, wo man seine Musik kostenlos anbieten kann. Und man kann auch einen festgesetzten Preis setzen, aber wenn man es kostenlos anbietet, können die Fans oder die Musikkäufer irgendeinen Preis dafür zahlen, den sie zahlen wollen. Wenn sie sagen, ich kann mir das nicht leisten, mag die Musik aber total gerne, können sie sich das kostenlos runterladen. Aber wenn sie denken, okay, ich habe jetzt gerade 10 Euro über und würde mir gerne dieses Album kaufen und den Künstler unterstützen, dann können sie eben den Betrag zahlen, den sie dafür zahlen möchten. Ansonsten wird meine Musik ist trotzdem auf allen anderen Kanälen verfügbar, obwohl mir Bandcamp am liebsten ist. Ich habe auch eine Website, wo man mich finden kann, dieselstart.com, ansonsten Facebook und Instagram vor allem. Also wenn ich als User mal sprechen darf oder als Musikliebhaber, dann ich mache es auch so. Also wenn mir die Musik gefällt, dann kaufe ich die und bezahle da auch gerne für. Und wenn ich auf Konzerte gehe, dann kaufe ich mir auch regelmäßig Vinylalben, weil ich glaube, Künstler sollen Geld dafür bekommen, was sie da machen. Ja, ich sehe das genauso wie du. Also das ist, spiegelt auch mein Musikkonsumverhalten wider. Meine Musik ist auch auf Soundcloud verfügbar, was für alle Nutzer kostenlos ist. Da muss man nicht mal angemeldet sein, um sich die Musik anzuhören und kann sie eben kostenlos streamen. Die Künstler verdienen im Regelfall nichts daran. Jetzt gerade Soundcloud irgendwie dabei, auch ein Monetarisierungssystem einzuführen, dem ich auch ein bisschen zwiegespalten gegenüberstehe. Aber ich denke eben auch, wenn Leute Fans sind von Musik oder ihnen Musik gefällt, dann sind sie auch bereit dazu, Geld dafür auszugeben und den Künstler zu unterstützen. Und da denke ich eben, es ist besser, wenn man die Möglichkeit hat, sich frei auszuwählen, wie viel man bereit ist, dafür zu zahlen. Wenn ich Werner so beobachte, sehe ich an seiner Nasenspitze, dass er sagen möchte, einfach mal das Radio einschalten. Mir ist gerade was anderes durch den Kopf gegangen. Ich habe mich gefragt, was fange ich mit dieser Art von Musik an? Also ich glaube, ich bin da einfach zu alt dafür. Also, Kassetten, Werner, reicht spielen? Es einfach nicht vom Hocker. Ich bin mehr verhaftet in 60er, 70er, von mir aus auch noch 80er Jahre. Und also mir fällt es schwer, da drauf einzusteigen. Aber gut, es ist eine Generationenfrage. Also nee, Werner, es ist nicht. Ist kein Problem für mich. Man kann auch als alter Mann, so wie ich, elektronische Musik gut finden. Aber Geschmäcker sind ja verschieden, das ist, genau. Ja, auch, ist ja auch schön. Ich werde nie vergessen, meine Mutter hat immer gesagt, als ich Rolling Stones gehört habe, das ist doch keine Musik, das ist Krach. Negermusik, Jazz, ne? Und ja. Über Beethoven wurde seinerzeit gesagt, das wäre keine Musik, Beethoven wäre ein Lärm, ein Meister des Lärms. Das heißt, heute ist Beethoven ein Gott im Pantheon der Musik und die Stones natürlich auch. Ich will hier nichts kaputt machen. Ich sage nur meine Meinung, macht ihr ruhig weiter hier. Aber doch noch eine Frage fällt mir gerade ein. wo jetzt gerade in Bammel die Fahrradfahren so in den Himmel gelobt hat. Jonas, wie kommst du dazu, deine Firma Dieselstadt zu nennen? Auch noch Diesel, was noch mehr Luft verschmutzt als Normalbenzin. Also erzähl mal dazu. Das liegt daran, dass ich mal von Bammel ein Poster geschenkt bekommen habe, was so alte, ich weiß nicht, aus den 70ern, 80ern Werbeplakate für Verbrennungsmotoren und Zündkerzen waren. Und auf diesem Plakat für Zündkerzen, die hießen eben Dieselstart. Und dieses Plakat hat mir so gut gefallen und den Namen fand ich auch ziemlich cool, so dass ich mich dazu entschieden habe, okay, das wird jetzt mein Künstlername, weil ja, ich glaube, die Suche nach Künstlernamen fällt immer ein bisschen schwer. Ich glaube, Bammel hatte bei der Suche nach einem Namen für seinen Fahrradladen auch Schwierigkeiten damit, das etwas Passendes zu finden. Und genau, also bei mir kam es eben über dieses Plakat zustande. Niemandsland ist ein Programm in alemany de Contrabanda FM 91.4. Casamet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Es ist 14 Uhr. Wir beginnen jetzt unseren Katastrophenblock mit den Nachrichten vom Tage und auch der politischen Analyse, die Werner uns dann so nebenbei auch liefern wird. Vielleicht noch kurz der Wetterbericht vom heutigen 25. Montag, März. Wunderschöner blauer Himmel, gefühlte 18, 19 Grad draußen, kein Lüftchen regt sich. Also ein herrlicher Frühlingstag hier im Zentrum von Barcelona. Die erste Meldung kommt aus Hannover. Ex-RAF. Staatsanwälte bezweifeln mittlerweile die Verantwortung für die Überfälle. Hier in Barcelona hat es ja auch einen Überfall von ganz alten Leuten gegeben. Ein 80-Jähriger und ein 78-Jähriger haben mit Pistolen Banken ausgeraubt hier in Barcelona. Und sowas Ähnliches versucht man auch den ehemaligen RAF-Angehörigen, den Mitgliedern der Rote Armee-Fraktion. Da handelt es sich ganz genau um Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Die sollen in Raubüberfälle verwickelt sein. Mehr als 3 Jahre nach dem Start der öffentlichen Fahndung, nach 3 Angehörigen der ehemaligen Stadtguerilla-Organisation Rote Armee-Fraktion, RAF, wegen einer Überfallserie in Norddeutschland, stehen die Ermittler mit leeren Händen da. Das Hauptproblem für die Strafverfolgung ist, dass wir nicht wissen, wo die 3 Gesuchten sich aufhalten, sagte Oberstaatsanwalt Markus Röske am Donnerstag in Verden. Es gebe keine neue Spur zu den RAF-Aktivisten Ernst Volker Staub, der ist mittlerweile 65, also im Rentenalter, Burkhard Garweg, ein junger Spund von 50 Jahren, und Frau Daniela Klette, die ist auch schon nah an der Rentengrenze mit 61 Jahren. Die Ermittlungen zu allen Überfällen, die dem Trio angelastet werden, führe seit Januar 2019 die Staatsanwaltschaft Verden in einem Sammelverfahren. Bislang waren die Fahnder von 12 Überfällen ausgegangen, die die ehemaligen Mitglieder der Roten Armee-Fraktion zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts seit 1999 verübt haben sollen. Bei der Bündelung hätten die örtlich zuständigen Staatsanwaltschaften jedoch in 3 der 12 Fälle keinen hinreichenden Verdacht auf das RAF-Trio gesehen, so Röske. Wie der Spiegel in seiner Online-Ausgabe vor 2 Tagen berichtet, fallen demnach die Überfälle auf Supermärkte in Celle von 2011, Stade 2012 und Osnabrück 2015 mangels hinreichenden Tatverdachts aus der Liste der mutmaßlichen RAF-Überfälle raus. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, die einen Supermarktraub in Nordheim 2015 bearbeitet, sagte auf Nachfrage des Nachrichtenmagazins, wir prüfen noch, ob wir das Verfahren wirklich abgeben wollen. Nach Jahrzehnten im Untergrund waren die 3 Gesuchten nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Juni 2016 in Stur bei Bremen wieder ins Visier der Polizei geraten. Von den 3 wurden nach der Tat Fingerabdrücke gefunden. Zuletzt hatten Boulevardmedien wie Bild, die muss es ja wissen, und die Münchner TZ spekuliert, ob die RAF-Rentner, so Bild, für einen Überfall auf einen Geldtransporter in Köln Anfang März verantwortlich seien. Garweg, Klette und Staub sollen der sogenannten dritten Generation der RAF angehören. Ihnen werden also mehrere Morde angelastet, so an deutsche Bankchef Alfred Herrhausen 1989 und Treuhandchef Detlef Carsten Rohwedder 1991. Die Meldung stammt von der deutschen Presseagentur DPA. Werner, was hast du heute an Analyse und Kommentar mitgebracht? Ja, mehr zu Katalonien bzw. Spanien. Los geht's. Man weiß ja, bald sind überall wieder Wahlen, sowohl in Gesamtspanien am 28. April wie auch dann die Europawahlen im Mai und auch im Mai die Munizipalwahlen, die Stadtwahlen. Und in diesem Zusammenhang ist jetzt interessant, dass die Unabhängigkeitsfans hier, die stellen ja die Regierung hier in Katalonien im Moment, dass die natürlich in den letzten Monaten immer überall so gelbe Schleifchen aufgehängt haben, ja. Und das ist der Krieg im Moment. Es geht nur noch um gelbe Schleifchen oder um Fahnen, katalanische Fahne, spanische Fahne und so weiter. Jetzt wegen diesen Wahlen, da gibt es so eine Wahlaufsichtsbehörde, die Junta Electoral Central heißt es. Und die haben jetzt gesagt, damit die Wahlen ordentlich und sauber durchlaufen können und nicht angefochten werden können, müssen diese gelben Schleifchen weg. Ja? Weil das wäre von öffentlichen Gebäuden natürlich. Ne? Das könnte später dann angefochten werden. Das ist eine Parteiname für diese Parteien. Und jetzt, was macht der Präsident von der Generalitat, Herr Torra? Der hat dann erst so vorgetäuscht, so ungehorsam vorgetäuscht, das macht er nicht. Am Ende musste er dann eben doch nachgeben und hat also dann die Mossos am Ende, die katalanische Polizei, beauftragt, diese Schleifchen abzuhängen. Gut. Von wem gibt's jetzt Kritik? In erster Linie von den CDRs, also von der radikalen Unabhängigkeitsfraktion. Und jetzt kritisieren die diesen Torra und sagen, entweder du rufst die Republik aus oder du trittst zurück. Ja? Also Schleifchen abzuhängen, das geht ja gar nicht. Ne? Und dann versucht er, die zu überzeugen und sagt, ja, wir wollen doch nur das Gleiche, wir stehen auf derselben Seite. Am 1. Oktober 2017 haben wir ja auch zusammengehalten beim Referendum. Dann sagen die CDRs wieder, das war das Volk, wer da reagiert hat. Das Volk war auf der Straße und ist immer noch auf der Straße, sagt dieser Torra. Yo soy el pueblo. Das Volk bin ich. Ja. Das Volk bin ich. Das hört sich doch sehr stark nach dem 17. L'état Jahrhundert an. Genau. L'état c'est moi. Ludwig der 14. Louis der Sonnenkönig sagt, oui, oui. L'état c'est moi. Oui, und Werner, l'état c'est moi, le peuple c'est moi. Der Staat bin ich. Oder auch, hört sich das an so ein bisschen wie Fraga Iribarne. Der war ja zuerst Minister unter Franco. Und danach hat er die Alianza Popular gegründet, aus der dann die jetzige PP Partei hervorging, und der hat es so formuliert und hat gesagt, la calle es mía, also als Innenminister, die Straße gehört mir. So, und jetzt kommt der Torra daher und sagt, das Volk bin ich. Also es ist doch erstaunlich, auf wie viele verschiedene Arten sich der Absolutismus noch manifestieren kann heutzutage. In Kreuzberg am Cottbuser Tor gab es Mitte der 80er Jahre eine Sprühaktion von Leuten, da stand ganz groß in großen Lettern am Kotti, Bulle, die Nacht gehört uns. Gut, wir haben ja heute ein sehr unorthodoxes Programm. Über Kim Torra kann man sehr viel sagen, aber eins muss man ihm lassen. Der Satirefaktor, den dieser Mann versprüht, der ist unbezahlbar. Ich weiß nicht, ob ihr TV3 guckt, im dritten Programm des sogenannten katalanischen Staatsfernsehens. Da gibt es eine Satire-Sendung, die müsst ihr unbedingt gucken. Ist ein Muss, die heißt Polonia. Polonia ist für die Katalanen praktisch ein Scherzwort, weil die anderen Spanier nennen die ja Polacos. Das ist ein spanischer Witz. Gut, die Sendung heißt Polonia. Jeden Donnerstag kann man ihre komischen, oft an Monty Python erinnernden Sketche über katalanische und spanische Politiker mit Heiterkeitsausbrüchen, die die provozieren, und Lachsalven, kann man sich die anschauen. Das ist wirklich fantastisch. Am letzten Donnerstag gab es etwas Geniales. Es ging, wie auch nicht, anders um den Prozess. Achtung, Puigdemont dirigiert aus seiner Kommandozentrale in Brüssel wie Ed Harris in dem Film The Truman Show seine Marionette Quim Torra in der künstlichen Fake Republic Katalonien. Da sieht man den Quim Torra, der jeden Morgen fröhlich aufsteht, zur Arbeit in sein Büro geht, seine Frau, die gibt ihm noch so ein Butterbrotspaket mit, und dann beginnt die Fake World um ihn rum zu arbeiten. Gut, Kulissen werden weggeschoben, Kameras werden verdeckt und dann wird Quim Torra immer live gefilmt. Der geht da zur Arbeit in sein Büro und wie gesagt, die Medien erzeugen eine unglaubliche Lügenkulisse um ihn herum. Und aus der täglichen Live-Übertragung kann man dann Torra sehen. Und man kann auch die groteske Ahnungslosigkeit dieses Mannes sehen, dass er überhaupt keine Ahnung von der wirklichen Welt hat. Ich würde sagen, ein Glanzstück politischer Satire, das eben das katalanische Fernsehen selbst aus seinem Inneren raus praktisch zeigt. Hier sieht man also zum ersten Mal eine wirklich realistische Bespiegelung der Katalanisten von sich selbst, von ihrem eigenen Tun als Republika. Und das hat mir sehr gut getan, das zu sehen im katalanischen Fernsehen, weil sonst sind die ja mit Kritik absolut hinterm Berg. Der Quim Torra kann ja faschistische Sprüche äußern, da wird kein Linker von der CUP ihm auch nur etwas gegen sagen. Und da in der Satire bricht sich das dann ein bisschen Bahn und da kann man dankbar für sein. Machen wir weiter mit unseren Nachrichten. Bringen wir mal die offiziellen Nachrichten aus der ARD, die Tagesschau in 100 Sekunden. Mal gucken, was da so gekocht wird. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Präsident Trump sieht sich in Russland-Affäre vollständig entlastet. Laut einer Kurzversion des Berichts von Sonderermittler Mueller gibt es keine Beweise für eine Verschwörung von Trumps Wahlkampfteam mit Russland. Offen gelassen wurde, ob Trump die Justiz behindert hat. Britisches Kabinett berät weiteres Vorgehen im Brexit-Streit. Medienberichten zufolge sieht sich Premierministerin May mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Es ist unklar, ob sie das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen ein drittes Mal im Parlament zur Abstimmung stellt. Rakete zerstört Haus bei Tel Aviv. Dabei wurden 7 Menschen verletzt. Israel machte die radikal-islamische Hamas für den Angriff verantwortlich. Ministerpräsident Netanyahu kündigte Vergeltung an. Parlamentswahl in Thailand. Nach Auszählung von mehr als 90% der Stimmen liegen die regierenden Militärs und Premier Prayut vor der größten Oppositionspartei. Das endgültige Ergebnis soll nicht vor Freitag bekannt gegeben werden. Erfolgreicher Start in die EM-Qualifikation. Das neue DFB-Team von Bundestrainer Löw besiegte die Niederlande in Amsterdam mit 3:2. Der Siegtreffer von Nico Schulz gelang erst in der Schlussminute. Das Wetter. Heute mal dichte Wolken mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern, mal Sonnenschein. Im Bergland Schneeschauer, dazu ist es windig. Höchstwerte von 5 bis 12 Grad. Ja, vielen Dank an die Redaktion der ARD 100 Sekunden. Eine Meldung aus Berlin. Polizei und Verfassungsschutz haben 2 mutmaßliche Rechtsterroristen, die seit Juni 2016 mehrere Dutzend Brandanschläge auf die privaten Autos von Gewerkschaftern und Antifaschisten in Berlin verübt haben, monatelang vor und während der Taten überwacht. Vor und während der Taten. Tolle Sache. Dennoch wurden die Opfer, darunter der linken Politiker Ferhat Kozak, von den Behörden nicht gewarnt. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem ARD-Magazin Kontraste vorliegen. Auf das Auto des linken Politikers war im Februar 2018 ein Anschlag verübt worden. Kontraste zufolge war Kozak zuvor monatelang ausgespäht worden. Dabei hatte nicht nur der Verfassungsschutz, sondern auch der Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamts die Mobiltelefone der beiden Verdächtigen abgehört. In Telefonaten war auch das geplante Attentat auf den PKW von Kozak besprochen worden. Das berichtet der RBB am Donnerstag vergangener Woche. Heute mischen wir die normalen Nachrichten und den Barcelona-Blog. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Zum Schleifenkrieg habe ich auch eine Meldung hier, Werner. Zum ersten Mal seit über einem Jahr sind die Fassaden sowohl des Rathauses als auch des Palau de la Generalitat von Barcelona frei von gelben Schleifen und Protestplakaten wegen der Inhaftierung von Separatistenpolitikern. Am Ende hat auch der Suprematist Quim Torra, Präsident der Generalitat, gehorcht und sich dem Urteil der Wahlaufsichtsbehörde unterwerfen müssen. Allerdings hat Torras Regierung 5 Tage lang, das ist auch noch ein pikantes Geheimnis, das sogenannte Gutachten des Síndic de Greus, das die Entfernung der Schleifen wegen Wahlpropaganda schon empfohlen hatte, zurückgehalten. Mit diesem schlauen kleinen Spielchen unterhält Quim Torra seine separatistische Fangemeinde. Ein anderes pikantes Detail ist, Torra wollte auf alle Fälle verhindern, dass die Mossos diese Schleifchen abnehmen. Das heißt, als er sich dann doch durchgerungen hat, diese Schleifchen abzuhängen, hat er Angestellte, untere, niedere Angestellte genommen, die Schleifchen abgehängt haben. Und um dann das neue Plakat drüber zu hängen, das man jetzt sehen kann, da geht es um den Artikel 19 der Menschenrechte, und da hat er höhere Angestellte aus seinem Kabinett genommen, die dann dieses Plakat hingehängt haben. Also eine sehr tolle Klassengesellschaftsaufteilung. Die Unterlinge dürfen abhängen, die namenlosen Unterlinge. Seine Polizeitruppe darf nicht eingreifen und seine Vertrauten dürfen das neue Plakat hinhängen. Das ist alles sehr symbolisch, was hier in Barcelona passiert. Ein Land der Gesten. Also sehr plastisch hat man das gesehen hier am Plaza Sant Jaume eben. Das sind ja auf der einen Seite die Landesregierung, die Generalitat hat da ihren Sitz, und auf der anderen Seite vom Platz das Rathaus. Ne? Und da waren eben die ganze Zeit diese gelben Schleifen da rausgehängt, und wo dann die Wahlaufsichtsbehörde interveniert hat, dann die Ada Colau, die Bürgermeisterin, die hat dann sofort reagiert und hat gehängt, und der Torra da, der hat dann eben sich noch tagelang geziert und rumgetrickst und so. Und zum Bürgermeisteramt noch, die Ada Colau, die jetzige Bürgermeisterin, die stellt sich also wieder zur Wahl im Mai dann, und das ist die gute Nachricht. Und die schlechte ist, dass alle anderen Parteien auch ihre Kandidaten ernennen. Und einige davon kann man sowieso von vornherein ganz vergessen, und andere haben vielleicht eine kleine Chance, eine einfache Mehrheit zu bekommen. Da ist einmal der Maragall von der Esquerra Republicana, also vielleicht noch die am wenigsten radikale Unabhängigkeitsfraktion. Dann der Kandidat von der Sozialistischen Partei, Collboni heißt er. Und dann ist da noch wer? Herr Valls, Manuel Valls. Dieser abgehalfterte Politiker aus Frankreich, der war ja zuerst bei der Sozialistischen Partei mit Hollande, und dann hat er versucht, sich bei Macron anzubiedern, und jetzt glaubt er also, er kann als Bürgermeisterkandidat von Barcelona noch einen dritten Frühling erleben. Also alle wissen, ich glaube, offiziell präsentiert er sich als Unabhängiger, aber alle wissen, dahinter steckt die Partei Ciudadanos. Ne? Und ich meine, blöd ist er ja nicht. Ne? Eine Sache hat er doch gelernt in den ganzen Jahren. Er weiß, wo die Macht, also das Geld, sitzt, nämlich in der Wirtschaft. Und also wohin geht er jetzt, um Propaganda zu machen? Zur Industrie- und Handelskammer hier in Barcelona. Und die haben da schon seit über 100 Jahren den gleichen Sitz. Und da wurde jetzt ein Dinar veranstalteten festliches Abendessen für ihn als Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Und was macht der Schlaumeier? Er gräbt im Familienalbum rum und findet da einen gewissen Giuseppe Maria Weiz. Das ist nämlich sein Urgroßvater. Und der war vor 100 Jahren schon Vizepräsident von der Industrie- und Handelskammer hier. Und hat dann auch ausfindig gemacht, dass dessen Bruder, also sein Urgroßonkel, Schatzmeister war damals. Und dann natürlich die von der Handelskammer hier, die wissen jetzt natürlich, wer der beste Kandidat ist für die Bürgermeisterwahlen. Was für ein schöner Sonntag. Manuel Walz, Monsieur Walz. Gut, die scharren alle schon mit den Hufen. Fette Beute lockt. Die Stadt ist ein Milliardenkuchen. An dem wollen alle sich bereichern. Die Finanzmärkte warten, internationale Konzerne, Firmen, Hotelketten, die Trumpsche Hotelkette. Alle wollen den Hafen weiter ausbauen, sollen noch mehr Touristen kommen. Ausländische Fluggesellschaften scharren mit den Hufen. Der nächste Flughafen soll erbaut werden. Es ist die Fun City. Die Fun City soll wachsen, bis es kracht, bis die Schote kracht. Tourismus-Moloch. Wieder beginnt ein Stadtviertel, sich hier in Barcelona zu wehren, das vom nimmersatten Moloch-Tourismus verschlungen zu werden droht. Diesmal geht es um die Bunker am Carmel. Übrigens, am Carmel ist auch unsere Kontrabanda-Antenne. Das heißt, alles, was ihr hier hört, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, kommt direkt vom Monte Carmel. Gut, die unter der Regierung Trias ausgerufene Dezentralisierung des Tourismus, das klang damals sehr schön, bringt die Touristenmassen nun auch in die abgelegensten Winkel der Stadt und des Großstadtbereichs. Horta Guinardó liegt jetzt im Zielbereich der Tourismusmanager. Die Bunker werden in den Hotels, auf Broschüren schon, als Attraktion angeboten und die Folge ist nun, dass junge Sauf- und Feiertouristen die Zone um die Bunker als Partyzone benutzen. Etwas Echtes von Barcelona könne man hier doch noch erleben, heißt es da in den Broschüren. In den vergangenen Monaten erreichte es den Anwohnern jetzt endlich. Die haben da eine Bürgerinitiative gegründet. Die gleichen Plagen der Tourismusindustrie, die uns hier im Zentrum praktisch stören, die haben diese Leute jetzt vor der Haustür, nämlich nächtliches Gegröle der Betrunkenen, Pissereien an die Hauswände, Lärm, Schmutz, Verwüstungen, Schlägereien, Diebe und Bierverkäufer. Da gibt es Fälle, da war eine große Reportage in El Periódico de Catalunya letzte Woche. Da wurden Anwohner gefragt, was sie so erlebt haben. Und da gab es halt jemanden, der wurde nachts von einem Besoffenen zusammengeschlagen, weil er ihn gebeten hatte, ruhig zu sein. Da war eine Frau, die ging mit ihrem Hündchen raus nachts, der Hund musste nochmal raus. Da pisste man ihr an die Hauswand, in ihren eigenen Hausflur. Und solche Geschichten erleben die Leute jetzt. Deshalb ist das natürlich so, dass damit ein Hass auf diese Touristen entsteht hier in der Stadt. Der lässt sich dann gar nicht vermeiden. Gut, über das Thema Verkehrsplanung haben wir schon gesprochen. Thema Spekulanten raus. Kommen wir noch einmal zu unserer Bürgermeisterin. Wir loben die ja hier immer im Niemandsland. Wir sind ein Fanclub dieser Frau, auch wenn sie nicht alles gut macht, aber wir verteidigen sie. Bürgermeisterin Ada Colau hat auf dem Städtegipfel in Brüssel letzte Woche als Repräsentantin des Netzwerkes Eurocities die EU-Institutionen aufgerufen, endlich Maßnahmen gegen die Spekulation mit Wohnraum zu ergreifen. Colau schlug eine europäische Spekulationssteuer vor, die all jene Immobilienunternehmen zahlen sollen, die in Wohnraumgeschäfte investieren und das Preisgefüge für die Mieter in die Höhe treiben. Auch die Golden Visa sollen endlich abgeschafft werden. Das heißt, dass Ausländer für eine 500.000 Euro Wohnraum kaufen und zur Belohnung direkt die Staatsbürgerschaft mit geschenkt bekommen. Europarat, Regierungen und die UNO seien hier aufgefordert, Schluss mit diesem Ausverkauf der Rechte der Bürger zu machen. Der Rechte auf bezahlbares Wohnen und der Rechte auch auf eine ruhige und angenehme Umwelt, in der sie leben können. Dann gibt es eine neue Mode. Werner, das wäre was für dich, da du ja nicht Fahrrad fahren willst, schlage ich dir vor, Renting zu machen. Ranzing. Mache ich doch schon. Machst du Ranzing? Mein Ranzen wird immer dicker. Ja, das klingt natürlich wie Ranzen oder auch wie ranzig, aber es handelt sich um ein Wortspiel in Barcelona. Se practica running y dancing. Das ist Ranzing. Das ist die große Meldung letzte Woche gewesen. Leute rennen, dann bleiben sie stehen und tanzen ein bisschen hier durch die Straßen. Die Bewegung kommt angeblich aus New York und das ist die neueste Mode. Ranzing. Ich habe die schon gesehen. Am Triumphbogen gab es eine Gruppe, die haben da Ranzing praktiziert. Kommen wir noch einmal zu Ada Colau. Die Ada Colau hat jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal. Und dort erklärt Frau Bürgermeisterin, wie sie ihre Wahlkampagne für die Wahlen am 26. Mai gestalten wird, welche Themen sie ansprechen wird und wie sie die Vorschläge anderer Parteien sieht. Etwa, Achtung, die PP-Idee, Ausweisungen von Immigranten und Flüchtlingen auszusetzen, wenn diese ihre Kinder zur Adoption freigeben. Gut, hier ein bisschen Elektromusik. Thema Zwangsräumungen. Die Räumungsbeauftragten haben am Dienstag eine Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Das geschah in Bessano. Die Frau soll aus Verzweiflung wegen der Zwangsräumung den Gashahn aufgedreht haben. Diese Schicksale ereignen sich leider tagtäglich hier in unserer Fun City. Und noch zwei kleine Meldungen. Das Modello-Gefängnis. Der Plan steht. Das Gelände des ehemaligen Modello-Gefängnisses wird auf seinen 27.723 Quadratmetern ein Altersheim, eine Schule, ein Jugendzentrum, einen Kindergarten und einen Sportplatz bekommen, unter anderem. Ein Hotel wird es dort nicht geben. Bravo, das teilte das Rathaus am vergangenen Donnerstag mit. Auch sollen auf dem Gelände 150 Sozialwohnungen gebaut werden. Die Fun City Manager hatten sich ja schon sowas Tolles vorgestellt. So ein riesen Shopping Center mit irgendwelchen Wonder Cafés und wahrscheinlich noch ein Hubschrauberlandeplatz und ein Hotel. Damit haben wir Barcelona Nachrichten fertig, ne? Oder? Dann noch eine Meldung, damit man uns nicht vorwirft, parteiisch zu sein, noch eine Meldung aus Spanien. Dort vertreibt man sich auf, also Madrid in diesem Fall, vertreibt man sich die Zeit auf andere Art und Weise. Jetzt geht die Stierkampfsaison wieder los und das ist jedes Jahr das Gleiche. Da gibt es die Feria San Isidro in Madrid. Das wird gefeiert am Plaza de las Ventas, und da gibt es dann also großen Einladungen, Vorstellungen, da werden vorgestellt die Plakate, wo dann die Toreros und die Stiere auftauchen und so. Und wer dazu ist am besten geeignet, sowas würdig einzuweihen? Unser König, aber natürlich der Alte. Ja. Der Alte? Der Alte der König. Juanca, genau, Hans Karl. Ja, der präsentiert sich da also in Begleitung seiner Tochter, nämlich einer seiner Töchter, der Infanta Elena und deren Sprösslinge. Das sind Felipe Juan Froilán und Victoria Federica. Also soweit alles gut. Ne? Aber jetzt steht er da und man sieht unterm linken Auge einen blau-rot angelaufenen, brutal großen Bluterguss. Ja? Am Stock geht das sowieso. Ne? Und das Interessante ist jetzt, dieser Bluterguss hat fast so ausgesehen wie die alte republikanische Fahne. Ja? Und also da steht er da und dann ist da der Präsident vom Senat und der Präsident der Comunidad de Madrid und so. Die ganzen Unternehmer waren da, die Stierkampf-Arena betreiben, Toreros, Stierkämpfer sowieso, andere Bevollmächtigte, die Kandidatin von der PP für die Comunidad Madrid und natürlich der Führer von Vox auch, dieser Pistolero, ja, alle waren sie da und alle fragen natürlich, was ist jetzt mit dem blauen Auge da los, ne? Und das Königshaus hat auch kein Kommuniqué rausgegeben, totales Stillschweigen und gut, und dann fangen natürlich die Spekulationen an. War es seine Frau, die ihm eine Runde gehauen hat, oder eine von seinen Geliebten, ne? Die Corinna wahrscheinlich nicht, diese Corinna von und zu Wittgenstein oder war es irgendein Ehemann von einer von seinen Geliebten, weiß der Teufel, oder ist er wieder die Treppe runtergefallen, wie damals in Botswana, wo er Elefanten umgelegt hat. Gut, aber im Grunde ist auch egal, was passiert ist. Ihm wurde natürlich zugejubelt von den versammelten Volksmassen. Wir sind besorgt, aber die nicht. Ne? Und natürlich gefeiert wurde auch seine Tochter Elena, obwohl von der nicht überliefert ist, dass die vielleicht sonst noch zu irgendwas Nütze ist. Ja, ja, Werner, ich sehe, du hast immer die besten Beziehungen zum Palast. Du hast dann deine Informanten wahrscheinlich unter der Dienerschaft. Die hast du bestochen und die liefern dir dann diese intimen Nachrichten. Guck doch mal, ob du rauskriegst, wer dem aufs Auge gehauen hat. Vielleicht ein früherer Ehemann, ein gehörnter Ehemann aus seinen sexuell brutal aktiven Zeiten, wo er mit dem Motorrad, mit einem Motorradhelm von einer Zweitfrau zur Drittfrau gefahren ist. Und der hatte ja überall Wohnungen installiert, wo dann seine Frauen wohnten, die er unterhalten hat, auf Steuergelder. Die katalanische Landesregierung, das muss man eher lassen, hat ja eine Untersuchungskommission eingerichtet im Regionalparlament hier zur Aufklärung von Verbrechen, die von der Königsfamilie begangen worden waren. Na gut, da hat die spanische Justiz und auch die Regierung direkt einen Riegel vorgeschoben. Aber als torrische Satireaktion war das wirklich eine tolle Sache, oder? Ich beende hiermit schon fast offiziell den Katastrophenblock. Wir wollen uns hier mit Bammel und Jonas noch ein bisschen unterhalten. Deshalb bringe ich ein Lied zum Fahrradfahren. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Dinge, die hier in der Stadt so geschehen und was man machen könnte vielleicht, um die Stadt menschlicher und wohnlicher zu machen. Die Gruppe Die Prinzen haben auch was zum Fahrradfahren gemacht. Hören wir da mal rein. Neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren. Und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an. Denn dann müsste ich Strafe zahlen und man führt mich zum Verhör. Und mein armes kleines Fahrrad steht alleine vor der Tür. Oh, wie liebe ich mein Fahrrad, warum das weiß ich nicht genau. Meinem Fahrrad werd ich treu sein, im Gegensatz zu meiner Frau. Niemals werd ich es verlassen, niemals werd ich von ihm gehen. Denn wir fliegen wie auf Wolken, weil wir uns so gut verstehen. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Mein Fahrrad ist nicht lila, denn das macht mich gar nicht an. Es ist auch nicht braun, weil ich braun nicht leiden kann. Nein, ich hab's blau angestrichen, vom Sattel bis zum Schlauch. Und ich find das äußerst passend, denn blau bin ich manchmal auch. Jeder Pole fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Jeder Popel fährt nen Opel, jeder Affe fährt nen Ford. Jeder Blödmann fährt nen Porsche, jeder Arsch nen Audi Sport. Jeder Spinner fährt nen Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland ist angebrochen. Es ist mittlerweile kurz vor 3 am Nachmittag, einem wunderschönen Frühlingsnachmittag hier im Zentrum von Barcelona. Thema Kino. Werner, was gibt's da zu empfehlen? Da gibt's tatsächlich was zu empfehlen und wieder Goethe-Institut Mittwochskino übermorgen um 19.30 Uhr gibt's den Film Hanussen. Also das ist eine ungarisch-deutsch-österreichische Koproduktion aus dem Jahr 1987-88. Und da geht's um Klaus Schneider, Künstlername Erik Jan Hanussen. Also das ist eine Figur, die tatsächlich existiert hat, so in 20er Jahren. Und in diesem Ambiente da in Berlin ist es angesiedelt, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und der hat sich da, ist bekannt geworden dadurch, dass er so eine Art Hellseher war, so hat er sich verkauft, oder Zauberer, aber im Grunde natürlich ein Hochstapler, aber den hat es tatsächlich gegeben, der hat dann den Untergang von einem Kreuzfahrtschiff vorausgesagt und ist dann tatsächlich untergegangen und dann wurde er berühmt und hat er sich dann angenähert an die oberen 10.000 der Gesellschaft und hat dann vorausgesagt, dass Adolf Hitler Reichskanzler werden wird, dass man den zum Reichskanzler ernennen wird. Und dann hat er das Interesse der Nazi-Partei auf sich gezogen, wurde dann persönlicher Wahrsager von Adolf Hitler. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Dann hat er auch noch vorausgesagt, was dann auch eingetreten ist, dass der Reichstag in Brand gesetzt werden würde. Und da haben sich dann die Nazis von ihm abgewendet und haben ihn als Verräter bezeichnet. Also das ist der Inhalt von diesem Film. Den gleichen Film auch zu Hanussen gibt es schon aus dem Jahr 1955 mit in Schwarz-Weiß von O.W. Fischer, Regisseur und Hauptdarsteller, und Lilo Pulver und auch Klaus Kinski taucht da auch auf, wo er noch 30 Jahre alt war. Aber gut, jetzt die neue Fassung von 1987 am nächsten Mittwoch im Goethe-Institut um 19.30 Uhr. Eintritt frei natürlich, gratis. Originalfassung mit spanischen Untertiteln. 100.000 Mark im Kanal. Ein Bettler hat sie weggeworfen. Eine Zeitung, die am Vormittag für 100.000 zu haben ist, kostet am Nachmittag 500.000. Wer sein ganzes Leben lang sparsam war, kommt an den Bettelstab. Wer etwas von Bestechung versteht, spekuliert und betrügt, kommt vorwärts. Sehe unzählige, untätige Menschen vor den eleganten Restaurants und wie sie halb ohnmächtig vor Hunger durch die Fenster hineinschauen und die drin sitzen, genieren sich nicht. Dabei kann draußen eine Mutter ihrem Kind nicht einmal einen faulen Apfel kaufen. Aber die Auslagen sind nicht leer, nein, die sind voll. Die Unterschiede werden von Tag zu Tag größer. Die Korruption wischt öffentliches Interesse vom Tisch. Anstelle der weggeworfenen Werte entsteht eine Lücke. Und in diese Lücke versammeln sich jetzt die chancenlosen Jugendlichen und die dahinsiechenden Alten. Und was sie brauchen, ist Brot, Arbeit, Sicherheit, auch Ordnung. Und was sie empfinden, ist Hass. Hass gegen diese Republik. Ich sehe den Hass funkeln in ihren Augen. Und dieser Hass kann nun von jedem Demagogen missbraucht werden. Es ist eine schreckliche Zeit, eine schlimme Zeit, die Zeit des Abwartens, der Platzsuche, ein Seiltanz über dem Abgrund. Das war ein Auszug aus dem Trailer Hanussen. Das war natürlich ein Hammer, dieser Film. Die Aktualität des aufkeimenden Faschismus damals zu Ende der Weimarer Republik und heute ist wirklich sehr augenfällig, was man da sieht, was da an Humbug und an Hellseherei damals verbreitet wurde und auch in den oberen Schichten ein Riesenthema war und auch unters Volk gejubelt wurde. Das könnte man heute vielleicht mit den ganzen Fake News Geschichten und dem ganzen Zauber der Falschmeldungen gleichsetzen, die auf die Leute einstürmen. Bammel, was würdest du denn den Hörerinnen und Hörern empfehlen? Du bist ja auch ein sehr versierter Kinogänger. Hast du in letzter Zeit dir was angeguckt? Ich habe mir jede Menge Filme im Kino angeguckt, aber ich schaue auch in anderen Kanälen, und zwar nicht Fernsehkanälen, Filme. Und ich bin in der Mediathek von Arte fündig geworden. Da gibt es so ein Sendeformat, das heißt Blow Up. Und die fassen zusammen Beiträge zu verschiedenen Themen. Was für Filme gibt es dazu? Filme aus Paris, Filme aus Barcelona, keine Ahnung. Die haben ein Filmspecial gemacht über Fahrräder im Film. Das ist ganz, ganz toll. Ich würde gar nicht glauben, dass es dort alles geht. Das geht los mit Jacques Tatis Schützenfest und ja, ja. endet bei... Einer meiner Lieblingsfilme ist Cyclo von Tran Anh Hung über Fahrräder im Film. Ein Film aus Vietnam. Und wer sich diesen Beitrag anschauen will, ganz einfach im Netz zu finden. YouTube will ich jetzt nicht bewerben, aber die Online-Mediathek von Arte ist ganz toll. Und das Blow-Up-Special zum Fahrrädern im Film, das solltet ihr euch vielleicht mal vornehmen. Ein deutsches Thema ist in die Kinos gekommen in Deutschland. Es geht um braune Mörder. Sie saufen, sie fallen in trostlosen Sex übereinander her und sie brüllen Vernichtungsparolen gegen Kanaken. Das ist der Alltag in der Dreier-WG von Becky, gespielt von Ricarda Seyfried, Tommy von Thomas Schubert und Mike von Jean-Luc Bubert. Manchmal brechen die drei jungen Leute zum Morden auf und schießen wie im Blutrausch mit ihren Pistolen auf arabisch- oder türkischstämmige Händler und Kassiererinnen, die sie in abgelegenen Läden überfallen. Der Spielfilm heißt Wintermärchen und er erzählt von drei Neonazitätern, die ähnlich wie die realen NSU-Mörder Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnert eine Hassgemeinschaft im rechtsradikalen Untergrund bilden. Der Film kam am 21. März in die Kinos. Das Werk des 39-jährigen Regisseurs Jan Bonny ist eine schwer erträgliche, beklemmende, atmosphärisch genaue Psychostudie, in der Tommy, der Jüngste im Bund, der sexualneurotische Killer, immer wieder beteuert, dass er eigentlich ein Guter sei. Zu den Zumutungen dieses herausragenden deutschen Films gehört es, dass die Frau hier als treibende Kraft in einem Mördertrio auftritt, dessen Mitglieder davon labern, mit den Terrormorden einen Mythos begründen zu wollen, während organisierte Neonazis, da gibt's einen Gastauftritt von Herrn Lars Eidinger, ihre Verbrechen höhnisch sympathisierend verschleiern helfen. Gut, Regisseur Bonny nennt seinen Schocker einen Film über die Banalität des Bösen. Fest steht, Wintermärchen spielt in einem ekelhaften Land. Ich verlas soeben einen Artikel, eine Kritik aus dem Spiegel von der vergangenen Woche über den Film Wintermärchen. Niemandsland. Seit 1998 im Äther. Dann hast du vorhin etwas gesagt, Bammel, der Film Der goldene Handschuh über den St. Pauli-Mörder Honker, Fritz Honker. Ja, das ist der neue Film von Fatih Akin, sehr umstritten und erzähl mal. Hat ziemlich viele schlechte Kritiken bekommen. Ihr habt den trotzdem neulich Goethe-Institut angekündigt und ich persönlich finde den Film höchst spannend, aber ist natürlich nicht ganz unumstritten, auch aufgrund einer Äußerung von Fatih Akin war das, glaube ich, selber, der das gesagt hat, oder Jonas? Ja, ich hatte das online gelesen, dass Fatih Akin in einem Interview, also war ja schlussendlich eine Buchverfilmung zu dem Buch Der goldene Handschuh von Heinz Strunk, was, glaube ich, sehr gute Kritiken hatte. Ich glaube, das wurde größtenteils positiv aufgenommen, aber Fatih Akin hat in einem Interview gesagt, dass er Frauen empfehlen würde, sich den Film gar nicht anzuschauen. Und das finde ich ist schon eine sehr schwierige Aussage. Und wenn das denn wirklich so ist, dann weiß ich nicht, ob das notwendig ist, Gewaltverbrechen in so einer Eindeutigkeit darzustellen, dass sich das ein großer Teil der Gesellschaft nicht anschauen sollte. Ja, das ist immer die Frage bei solchen Filmen. Wie weit darf Gewalt gehen? Wie detailreich soll sie schildern? Und wann wird die Gewaltorgie auf der Leinwand zum Selbstzweck, um Gewalt als ästhetisches Vergnügen und Spektakel zu inszenieren? Das ist leider ein großes Problem, das es gibt. Ideale Gewalt Im Kino gibt es wahrscheinlich nicht, aber es gibt die funktionale Gewalt. Das heißt, Gewalt soll nach Aussagen von Gewaltexperten nur insofern gezeigt werden, wie sie funktional in die Erzählung als Illustrierung von dem Erzählten passt. In Hollywood gibt es ja dann diese Gewaltorgien im Film, wo sich zwei Typen 5 Minuten lang auf die Fresse hauen und dann wird nochmal gestochen und dann wird nochmal eine Schere genommen und dann spritzt nochmal Blut an die Wand, oder gar nicht zu reden von Tarantino. Der hängt ganze Blutbeutel, literweise sind da Blutbeutel hinter die Kulisse gehängt und die werden dann zur Explosion gebracht, wenn da einer getroffen wird, und dann spritzen richtige Blutfontänen an die Decke. Das ist natürlich dann wiederum Satire und die sei vielleicht erlaubt, aber gut. Wobei ich denke, dass Gewaltdarstellung immer zu betrachten ist vor dem Hintergrund des jeweiligen Filmes. Also wenn man sich beispielsweise Full Metal Jacket anschaut von Stanley Kubrick, der ja auch sehr viel Gewalt darstellt, nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt. Der Film hat ja einen ganz anderen Hintergrund, und zwar einfach die Schrecken des Krieges zu zeigen und wie schrecklich Krieg im Allgemeinen ist und wie brutal. Und ich glaube, vor so einem Hintergrund ist es auch immer nochmal anders zu betrachten. Das Problem ist, dass es so eine Art sexistische Gewalt gibt, die oft exzessiv gezeigt wird in Filmen und die dann auch Nachahmer findet. Das ist ja auch eine Gefahr. Wenn das zu ästhetisiert wird oder auch als Ekelkomödie inszeniert wird, dann gibt es immer Psychopathen, die sich das als Modell nehmen. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen uns verabschieden. Abschiedsworte. Ja, bueno, St. Pauli gibt es ja im Moment keinen Massenmörder, ne? Serienmörder. Aber wenn du jetzt gerade hier bist, Pammel, dann nehmen wir die Gelegenheit wahr, noch Grüße zu sagen an andere Leute in St. Pauli, die restliche Bagage, also Gerli, Torwald, Jens und so, ne? Oder? Ja, ja, klar. Okay, Walle. Und dann, bevor ich hier aufhöre zu schwätzen, noch eine letzte Frage an Jonas. Du wohnst doch hier, ne? In Barcelona. Zurzeit. Genau, ich wohne in Barcelona. Schön, jetzt kommt die wichtige Frage. Kannst du Skat spielen? Ja, kann ich tatsächlich. Nein, ich liebe dich, Jonas. Da reden wir dann nachher. Gut, da redet ihr nachher drüber. Jonas, deine Schlussworte bitte. Ja, ich wollte mich einmal bedanken, dass ich hier sein durfte heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über die verschiedenen Themen zu reden, über das Fahrradfahren, was, glaube ich, bei von Bammel und mir, von uns beiden, eine große Leidenschaft ist. Und ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, meine Musik vorzustellen. Wie gesagt nochmal, mein neues Lied Braindead kommt am 5. April 2019 raus. Und wo kann man das bestellen und hören? Sag's nochmal kurz. Das geht auf allen digitalen Plattformen. Physisch wird's leider nicht vertrieben. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn man sich das anhören möchte, über Bandcamp. Physisch wird es noch nicht vertrieben. Genau. Okay. Mein Abschlusswort ist hier, wenn es mir gestattet ist, im kommerzfreien und antikapitalistischen Radio Niemandsland einen kurzen Werbespot noch mit auf den Weg zu schicken. Adelante. Eine gute Freundin von mir hat ein ganz kleines, aber ganz tolles Buch geschrieben. Er ist eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die vielen Menschen Barcelona nahegebracht hat. Ihr Name ist Manuela Gogolin. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Barcelona, ein Geschichtenmosaik. Ist so eine Art Leitfaden für Kultur und Geschichte in Barcelona. Wie ein Mosaik setzt sich dieses Buch zusammen aus vielen kleinen Geschichten, Steinchen. Und ich finde, sie hat eine ganz fantastische Arbeit hier geleistet. Das Buch ist seit kurzem auf dem Markt. Barcelona, ein Geschichtenmosaik von Manuela Gogolin. Und damit verabschiede ich mich auch aus der Sendung und bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und auch bei meinen Kollegen hier im Studio. Tschüss. Tschüss. Die heutige Sendung kann ab übermorgen im Podcast gehört werden unter, nachgehört werden unter www.niemandsland.kontrabanda.org und im Blog unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeu. Oh, zum Abschied natürlich noch ein Stück von den Goldenen Zitronen. Das war unsere BRD. Yeah.